Pridire d'amour, clama haute folure, dont j'ai joué pas lourd, plus de 1000 fois chacun jour. Te housser ma vie. Juillet de ma tristour, idéal de ma baudour. Viens, père de mon milour, quand pour jouer pour tout sourd, de mort ma fille. Ma douce amie, mais bien s'est vengée de moi à cet sa compagnie me vit de vie, mort m'a sans retour. Vers chacun elle et vers moi irie pour croître mirour, mais qui s'humilie sa signorie, multa croissonur. D'argel guerpir, vous préfeir, fait privéance, qui convenir, n'ayez à rire qui a marié, oui, votre veillance. Car chaque expert sa bubance de votre beauté taillive, à petit de d'espérance. Mestuit archi al morir. Et si quitte faire enfance, quand ce beau descouvrir, vont plus faire ma grévance, seul loin me voler. Dem er sie willig schlicher tut, das Siegelein schein andern Hände, mehret sich das Kuhne. Svavri und einander Wege sind, das ist ein Michelwohne. Nu allerst liebe ich mir werde, seit mein Sinn dich Auge sieht. Hier das Land und auch die Erde, den man will dir ehren gibt. Mirst geschehen, dass ich je bat, ich bin kommen an dich. Da Gott menschlichen trat. Der Mai hat mennisch Herz so hoch ersteigelt, sprach ein Meid, er hat es wohl erzeigelt, was sein süßer Wunder tut, wann er kleidet schwarzen Dorn in weißer Blut. Alles, das der Winter hat bezwungen, das will der Mai nur jungen. Winder, wie ist nun dein Kraft worden gar unsiegehaft, seit der Maie seinen Schaft auf dir hat zustochen. Vor den Walden auf der Plan sieht man Volk um Lichen stand, lichte Plümlein wohlgetan, der han ich gebrochen. Gar besonder durch ein Wunder solches Kunder ich vernahm, Mann und Frauen ihr sollt schauen in den Auen ohne Scham, wie des lichten Maienschar steht bekleid in Purpurfarb. Jungen Maid, das nehmet wahr, bleibet unversprochen. Gloria in cielo e pace in terra, nostro Salvatore. Note il Cristo glorioso, l'alto Dio maraviglioso, facto eum desideroso, lo benigno creatore. Gloria in cielo e pace in terra, nate il nostro Margarita Aulente. O Vergine, che in piccola etade a Dio videste facevi sua sposa, et non voleste per nobilitade che fossen voi esser del mondo rosa. Anci prendeste la fede cristiana che scaccia vanna et fa Dio servente. A tutta gente faccio prego e dico che laudime con Margarita Aulente. Santo d'amore a Cristo fosti grande servidore, con umiltade al Sancto Padre fosti obediente. Perciò laudare sempre de fare tutta l'umana gente. Per te martir valente et di valore onnipotente sea lente flore. Santo Lorenzo, martir d'amore a Cristo fosti grande servidore. A madre du queliurau dus leoies Daniel, essa du fugu guardau un menigno d'Israel. En beor Jesun iudeu auveque fager sabia vidru et un filiu seu, quellen mais non avia per quantenda apprendieu. Ontrus Christian ius lia nascul era greu, a seu padre Samuel. A madre du queliurau dus leoies Daniel, essa du fugu guardau un menigno d'Israel. pur este mia gratal luga Iudea Priia et umeninius enal obatismu recebia et upadre quae umal fegera per sa folia derunienton morte qual qui stara seu filia bel a madre duque liurau dus leon jes Daniel essa du fugu guardau un meninu d'Israel. Mais nus fas Sancta Maria a seu filio perdonar, che nus per nus a folia limus falire terrar. Pur ella nus perdonu, Deus lupe carudaram, damas ace gustau, porque suffreum vita fam. Enui fernu entrou, mais charum vibonta lam, tanta seu filiu rogu, che ho foientes acar. Mais nus fas Sancta Maria a seu filiu perdonar, che nus per nus a folia plinus falire terrar. Ac serventur ulus celestia est, qua referben pure ashagas mortale, estan gran mira grefes Sancta Maria de salas urana mulie que havia gran fianza en ella et a servi seu altar estaes. Ac serventur ulus celestiaes, qua referben pure ashagas mortales. Maria Christus Bur Menschlicher Lug und